Laut Meldungen der südkoreanischen Medien wie die Sender KBS, CBS und MBC veranstaltete die außergewöhnliche Volksaktion für den Rücktritt des Pakgune-Regimes am 3. Dezember im ganzen Südkorea, darunter auch in Seoul, die 6. gesamte nationale Aktion. Die Organisation machte bekannt, dass an den Kerzenkundgebungen im ganzen Gebiet Südkoreas rund 2,12 Millionen Menschen und allein in Seoul rund 1,7 Millionen Menschen teilgenommen hätten.